Sättige dich mit der Frequenz des Heiligen Geistes. Far from you are all things, to you are all things, you deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Synchronisieren uns heute Abend mit der Frequenz des Himmels. Wir lassen unseren Lobpreis aufsteigen und deine Gegenwart manifestiert sich in unserer Mitte. Danke, Heiliger Geist, dass du Jesus hier auf der Erde repräsentierst. Und wir ehren dich, Heiliger Geist. Unseren Beistand, unseren Tröster, unseren Helfer, den, der die Person Jesu Christi hier auf der Erde repräsentiert. Oh, Jesus, du hast gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück, sondern ich komme zu euch. Und du hast vom Kommen deines Heiligen Geistes gesprochen. Und du bist gekommen in Form des Heiligen Geistes. Und jetzt bist du hier auf dieser Erde. Und wo immer der Heilige Geist wertgeschätzt wird, wo immer er als Person wertgeschätzt wird, da kannst du, Jesus, persönlich wirken. Und wir wollen dir, Heiliger Geist, heute Abend hier den Freiraum geben, dass du reden kannst, dass du wirken kannst, dass du dich als die Person Jesu Christi, die du repräsentierst, ausleben kannst, hier in unserer Mitte, Heiliger Geist. Oh. Oh. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du uns bewegst. Danke, dass du Gaben des Geistes freisetzt. Danke, dass du uns aus unseren Komfortzonen herausholst und dass du uns heraustreten lässt, sodass du durch uns fließen kannst und durch uns Dinge tun kannst, durch uns reden kannst. Vielleicht zu einer Person, die heute Abend durch ein Wort der Erkenntnis ermutigt werden muss. Vielleicht zu mehreren von uns, die dein Wort brauchen jetzt, Herr. Vielleicht durch eine Weissagung. Vielleicht durch ein Wort der Weisheit. Vielleicht durch ein Wort der Erkenntnis. Vielleicht durch eine Sprachenrede und Auslegung. Heiliger Geist, du bist damit beschäftigt, alle Glieder des Leibes Jesu Christi aufzubauen, ihnen zu dienen, zu ihnen zu reden. Und wir geben dir den Raum hier in unserer Mitte, dass du zu jedem Einzelnen reden kannst, persönlich, für andere und durch andere. Halleluja, Halleluja. Oh, synchronisiere dich einfach mit dem Heiligen Geist. Und wenn du spürst, dass ein Wort der Erkenntnis vielleicht für eine Person, die hier ist, oder jemand, der über Livestream zuschaut, oder mehrere Personen, vielleicht im Zusammenhang mit einer Gabe der Heilung oder der Freisetzung oder einem Gebet für Durchbruch, dann einfach, dann nimm die Freiheit. Wir wollen dem Heiligen Geist Freiheit geben. Bleibt einfach drauf auf dem, was er sagt. Halleluja. Lass uns dem Heiligen Geist die Freiheit geben, wirklich synchronisiert mit dem Himmel durch uns zu wirken und zu fließen. Halleluja. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist dir da etwas weitergeben oder dir etwas weitergibt, etwas zu dir sagt. Vielleicht gibt er dir auch ein prophetisches Lied, das du singen sollst. Vielleicht gibt er dir eine Sprachenrede und jemand anders gibt er dir Auslegung. Oder er gibt dir die Sprachenrede und die Auslegung, wie auch immer. Tritt aus deiner Komfortzone heraus, dass du Leben mit dem Heiligen Geist bedeutet, bewegt werden vom Heiligen Geist. Leben mit dem Heiligen Geist ist kein passives Leben, sondern du trittst heraus aus deiner Komfortzone und du lässt dich gebrauchen von ihm, du lässt ihn zu dir reden und du lässt ihn durch dich wirken, durch dich sprechen, durch dich handeln. Halleluja. Halleluja. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist dich anstupft, etwas weiterzugeben, dann komm einfach nach vorne. Halleluja. Du bist nicht allein. Fürchte dich nicht. Ich hab noch viele in diesem Land, ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Du bist nicht allein. Prophetisches Reden zu uns. Du bist nicht allein, du bist nicht allein. fließt weiter mit einem prophetischen Wort oder einem Wort der Erkenntnis für jemanden. Halleluja. Ich habe das Wort Schneegestöber gehört und Gott sagt, er schickt jetzt einen Schneegestöber unter den Leib Christi. Also der Schnee, der steht ja für Reinigung und Gott sagt, überall da, wo eine Unreinheit ist, da kommt jetzt ein Schneegestöber von rein. Und wenn man hinten auf das Bild schaut, auf der LED-Wand, genau das ist es. So Amen. Macht Gott es. Amen. Amen. Ich habe ein Wort für die Svetlana. Svetlana, ich habe einen Kochtopf wieder gesehen für dich. Und in diesem Kochtopf hat Gott dir neue Zutaten gegeben. Einmal für das natürliche Essen, aber einmal auch für das geistige Essen. Und ich sah, wie Gott 2025 für dich und 26 neue Wege bahnt im Bereich vom ukrainischen und russischen Leute. Und dass er will, dass du sie erreichst. Und das werden Gemeinden daraus entstehen, die sich hier anschließen. Und auch Gloryhäuser entstehen, die sich hier anschließen. Und da wird deine pastorale Salbung und auch deine Prediger-Salbung einfach noch mehr zunehmen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Heißt der Name. Wow. Heilige Geist ist hier. Ich habe so einfach, dass der Herr, er sagt, er kennt unsere Gedanken von Ferne, er kennt unsere Frage, er kennt einfach alles. Er sieht jetzt jeden, also wenn er nur mich zum Beispiel jetzt sehen wird, als wenn ich der absolute Mittelpunkt wäre. Und so sieht er jeden Einzelnen von der Bibelschule bis an die Ende der Erde, wo sie sind. Und er teilt, er berührt heute Abend jeden Einzelnen an seinem Herzen. Und er hat für jeden das richtige Manna, für jeden das richtige Speise, wo Heilung drin ist, wo Befreiung drin ist, wo Worte der Erkenntnis drin ist. Er versorgt jeden, er übersieht niemanden. Ich habe eine Person gesehen, du hast die letzte Zeit starke Medikamente genommen und das hat auch deinem Körper geschadet und dir geht es gar nicht so gut. Genau, und ich habe gesehen, dass Gott dir Wiederherstellung schenkt. Ich habe gesehen, neue Zellen in deinem Körper. Ich habe gesehen, die Heilung, dieser Kraft der Heilung in deinem Körper. Das ist wie eine Explosion jetzt. Halleluja. Im Namen Jesu. Empfange jetzt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, ich hatte einen Eindruck für dich. Und zwar, ja, ich hatte das Wort ganz stark Freudengewänder, also dass Gott dir wirklich Freudengewänder anzieht und schenkt. Ich hatte den Eindruck, du bist vielleicht durch eine schwierige Zeit gegangen in letzter Zeit, so Teil der Tränen hatte ich auch. Und damit ist jetzt Schluss und Gott zieht dir heute wirklich die Freudengewänder an und er setzt sich frei über dir. Amen. Freude am Herrn ist deine Stärke. Amen. Halleluja. Danke, ja, die Jesus. Die Gewänder sind nicht für eine Person allein, sondern für viele. Amen. Und der Herr sagt, ich führe dich mit. Komm mit. Mit mir. Ich führe dich in meine Kleiderkammer, meine Kleiderkammer. Komm mit mir, oh, Halleluja. Komm mit mir. Neue Kleider, Halleluja. Neue Kleider. Leg alles ab, neue Kleider hab ich für dich. Leg alles ab, neue Kleider. Ich habe einen großen Stuhl, einen Königsstuhl gesehen aus Gold und da waren Diamanten drin. wertvolle Steine drin. Und mir, ob Gott dann zu uns allen sagt, komm her, es ist für dich. Es ist alles bereit. Halleluja. Sei ganz nah bei mir. Du bist mein Königin. Du bist mein König. Und ich gebe dir die Vollmacht. In diese Frieden, in diese Ruhe. Sitz dich hin. Sitz dich hin. Es ist deins. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Der Heilige Geist ist hier. Sag einfach mal, Heiliger Geist, ich schätze deine Gegenwart. Ich höre deine Stimme. Und ich bin bereit, ihr zu folgen. Ich bin bereit, mich bewegen zu lassen von dir. Ich bin bereit, dir Freiheit zu geben in meinem Leben. Zu tun, was du möchtest. Ich gebe dir die Erlaubnis, meine Routinen zu durchbrechen. Meine eingefahrenen Wege hineinzubrechen in mein Leben und mich auf einen Pfad des Übernatürlichen zu führen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ihr übernatürlichen Weltveränderer, sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, der Heilige Geist ist mit dir und du hörst seine Stimme. Und dann darfst du dich hinsetzen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, wow. Wow, wow, wow. Gott ist hier. Halleluja. Danke, Jesus. Herzlich willkommen auch alle, die über Livestream zuschauen. Halleluja. Wir haben eine weitere Stunde zum Thema Erweckung heute Abend. Und ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, auch von den letzten Malen. Wir haben gesehen, wie das Gebet in Liebe, ich nenne es mal das Gebet in Liebe, das heißt das Gebet mit dem Auf sich nehmen der Last sozusagen, mit dem Auf sich nehmen der Sünde, stellvertretende Buße, stellvertretendes in den Riss treten, wie dieses Gebet gepaart mit dem Geist des Glaubens, das letzte Mal haben wir uns mit dem Geist des Glaubens beschäftigt im Gebet, wie dieses Gebet Erweckung hervorbringt, und zwar umso mehr und umso stärker es in Einheit passiert. Das haben wir das letzte Mal auch gesehen. Ich gebe dir einfach nochmal so ein paar Schlüsselbibelstellen, die kannst du dir notieren, auch zum Thema Gebet für Erweckung. 2. Chronik 7, Vers 14, wo es heißt, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, also wir demütigen uns, und sie beten und sie suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Wegen, also von ihren eigenen, aber auch von denen des Leibes Christi insgesamt, sie stellen sich damit drunter, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Amen. Da ist Heilung für das Land, wenn der Leib Christi sich demütigt. Amen. Wie hat Evan Roberts gesagt, Herr, beuge die Kirche und rette die Welt. Amen. Beuge die Kirche und rette die Welt. Hesekiel 22, Vers 30 ist eine andere Schlüsselstelle, wo Gott sagt, ich suchte jemand, der in den Riss treten würde. Amen. Jemand, der sich dazwischen stellt, also zwischen Gott und das Volk, da wo die Sünde ist, ja, dazwischen hineinsteht, in die Bresche springt, in Liebe, nicht in Richten, nicht in Verurteilen, sondern in Liebe, wirklich vor Gott, wirklich als ein Priester. Ja. Das heißt ja im Neuen Bund, wir sind Könige und Priester. Priester bringen das Volk vor Gott. Amen. Die stehen dazwischen sozusagen. Im Neuen Testament sind wir alle Priester, die wir Jesus in uns haben. Aber ich sage dir, Deutschland braucht Priester. Amen. Nicht nur katholische, sondern Priester, die im Riss stehen. Amen. Die als Vermittler stehen. Amen. Deutschland braucht geistliche Priester. Österreich genauso, die Schweiz, Europa braucht geistliche Priester. Das sind Männer und Frauen, die im Riss stehen. Wir haben Beispiele gesehen, zum Beispiel Esra im Alten Bund, der sich in den Riss gestellt hat für die Sünde des Volkes. Der Prophet Daniel, der sich in den Riss gestellt hat, der sich die Sündenlast auf sich genommen hat aus Liebe zum Volk und für das Volk in den Riss getreten ist. Und wir haben gesehen, Galater 5, Vers 6, wo es heißt, so hat nun weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Das heißt, die Liebe des Herzens macht den Glauben wirksam. Und Jakobus 5, Vers 15 heißt es, dass das Gebet des Glaubens den Kranken rettet. Und ein Kranker, das kann ein einzelner Mensch sein, das kann aber auch ein ganzes Volk sein. Amen. Ich habe das letzte Mal gesagt, zurzeit nennt man ja Deutschland den kranken Mann Europas, also dann wissen wir, wofür wir beten können. Halleluja. Er wird den Kranken retten durch das Gebet des Glaubens. Amen. Und 1. Mose 11 haben wir gesehen, Kapitel 11 haben wir gesehen, die Kraft des Glaubens, Gebets oder des im Glaubens Vorangehens in Einheit. Wir haben die Bedeutung von Einheit gesehen im Gebet. Halleluja. Wir haben auch die Male davor, habe ich schon darüber gesprochen, haben gesagt, Einheit ist entscheidend dafür, eigentlich in Bezug auf zwei Dinge bei Erweckung. Einheit ist entscheidend dafür, wie stark der Impuls der Erweckung ist, der ausgeht von einem Ort. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserer Mitte auf Einheit achten. Nicht Einheit im Sinne von stromlinienförmig und kadavergehorsam oder irgend sowas, sondern Einheit der Herzen. Ja? Kein Anstoß zulassen, verstehst du? Nichts zulassen, was Uneinheit im Herzen bewirkt. Kein hintenrum versteckt irgendwie was morcheln lassen irgendwo, sondern wer mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Amen. Wenn wir unser Herz bewahren, dann kann Einheit sich bewegen in unserer Mitte. Und so stark auch wie unsere Einheit ist, so stark ist letztendlich auch der Erweckungsimpuls, der von uns ausgeht. Die Reichweite, die Power, die ausgeht, hängt mit der Einheit zusammen. Das hat man damals in 1. Mose 11 ganz deutlich gesehen. Die waren so eins, diesen Turm zu bauen, dass Gott gesagt hat, egal ob sie auf dem falschen oder richtigen Dampfer sind, sie werden das erreichen, was sie sich vorgenommen haben, weil sie so eins waren. Wie viel mehr, wenn wir auf dem richtigen Dampfer sind für Erweckung und eins darin sind, wie viel mehr werden wir sehen, wofür wir glauben? Amen. Halleluja. Einheit ist ein Schlüssel für die Stärke des Impulses, der ausgeht. Und Einheit ist auch ein Schlüssel dafür, für die Breite, in die der Impuls ausgeht. Ja, und das hat dann tatsächlich was damit zu tun, je mehr Glieder des Leibes Christi sich eins machen für Erweckung, umso breiter die Auswirkung. Ja, wir haben das zum Beispiel gesehen bei der Erweckung in Wales, wo eine sehr große Einheit war durch alle Konfessionen und Denominationen hindurch und tatsächlich das ganze Land, also ganz Wales, wurde von dieser Erweckung erfasst, weil einfach die Einheit, auch die horizontale Einheit so groß war. Ja? Und wir haben auch gesehen schon, Herrlichkeit bewirkt Einheit. Amen. Und gleichzeitig bewirkt Einheit Herrlichkeit. Das heißt, wir haben hier einen göttlichen Segenskreislauf, einen sich aufschaukelnden Kreislauf. Herrlichkeit bewirkt Einheit. Johannes 17, 22, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Vater, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien. Ja, damit, also Herrlichkeit bewirkt Einheit. Und gleichzeitig bewirkt Einheit Manifestation der Herrlichkeit. Das haben wir gesehen in 2. Chronik, Kapitel 5, Vers 17, wo sie in Einheit im Tempel angebetet haben, die Leviten, die Sänger, die Priester. Und die Wolke der Herrlichkeit konnte sich manifestieren. Amen. Also Einheit ist eine wesentliche Voraussetzung oder ein wesentlicher Faktor, sagen wir so, ein wesentlicher Faktor dafür, wie tiefgreifend, wie stark und wie breit Erweckung sich freisetzen kann. Amen. Und heute möchte ich über einen zweiten wichtigen Faktor sprechen, damit Erweckung sich entwickeln kann und der gehört direkt zur Freiheit. Sag mal Freiheit. Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist, der Geist der Erweckung, kann sich nur in einer Atmosphäre der Freiheit wohlfühlen. Und wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er sich durchsetzt, dann wird er dafür sorgen, dass eine Atmosphäre der Freiheit entsteht. Amen. Wenn wir ihm keine Steine in den Weg legen. Amen. Weil der Heilige Geist fühlt sich immer nur in einer Atmosphäre der Freiheit wohl. In einer Atmosphäre von gedeckelt sein, von Steifheit, von Ängstlichkeit, von, oh Hilfe, was denken jetzt die? Oh meine Güte, wenn ich jetzt ein Bonbonpapier öffne, dann gucken mich alle an. Ja. Da kann sich der Heilige, das war das Trauma meiner Kindheit da in der Kirche, Bonbonpapier aufmachen. Nein, kein Trauma. Wenn, dann bin ich schon befreit. Aber verstehst du? Also in einer solchen Atmosphäre der Ängstlichkeit, der Bedrückung letztendlich oder der Menschenfurcht auch, kann sich der Heilige Geist nicht freisetzen und damit der Geist der Erweckung nicht wohlfühlen. Amen. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ja? Es geht gar nicht anders. Das heißt, es geht darum, wenn wir Erweckung wirklich wollen, dann müssen wir als Leiter dem Heiligen Geist erlauben, dass er wirken kann, wie er will. Das ist unsere Entscheidung und gerade die Entscheidung von Leitern. Leitern haben von Gott die Setzung und haben von Gott die Position, den Heiligen Geist deckeln zu können oder ihm Freiraum geben zu können. Das ist einfach so. Ja. Wir müssen uns entscheiden, dem Heiligen Geist Freiraum zu lassen, auch auf die Gefahr hin, dass nicht immer alles der Heilige Geist ist. Pass gut auf. Ja, John Wesley hat ja gesagt, das habe ich auch schon mal zitiert, glaube ich, hier in diesen Lehrstunden. John Wesley hat ja gesagt, Herr, gib uns Erweckung ohne Defekte. Aber wenn das nicht möglich ist, dann gib uns Erweckung mit Defekten. Aber Hauptsache, gib uns Erweckung. Amen. Weißt du, ich sag mal so, und da werde ich dir heute ein paar Beispiele vorlesen. Starke körperliche Manifestationen sind normal in einer Erweckung. Das ist normal. Und es ist auch normal, dass sich manchmal in diese körperlichen Manifestationen oder in diesen körperlichen Manifestationen auch das Fleisch von Menschen manifestieren kann. Das ist auch normal. Und manchmal können sie sogar Dämonen manifestieren. Hier muss man natürlich genau unterscheiden. Wenn sich Dämonen manifestieren, dann sollte man mit ihnen handeln. Den sollte man nicht freie Spielwiese lassen. Also da sollte man handeln und das sollte man ansprechen und das sollte man, was auch immer, durch rauswerfen, durch was auch immer. Auf jeden Fall muss man damit handeln. Man sollte nicht eine Atmosphäre zulassen, in der Dämonen einfach nur tun können, was sie wollen. Das sollte man nicht zulassen. Aber wenn es ums Fleisch geht, tatsächlich, wenn du alles Fleisch eliminieren möchtest, das in einer Erweckung sich auch mit manifestiert, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du auch die Erweckung eliminierst. Dass du sozusagen das Kind mit dem Bad ausschüttest. Paulus hat gesagt, den Geist löscht nicht aus. Ja, manchmal, weißt du, wenn du irgendwo Wasser drüber schüttest, dann wird nicht unbedingt unterschieden, was du alles mit dem Wasser auslöscht. Es kann das Feuer des Heiligen Geistes genauso ausgelöscht werden wie das Feuer des Fleisches. Und deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein mit dem Wasser ausschütten, ja, wenn wir wollen, dass der Heilige Geist wirken kann. Ja, also, ich möchte dir einfach ein paar Berichte vorlesen heute Abend von einer Erweckung. Und da können wir am besten lernen, einfach durch praktische Beispiele, die besonders gut, wie ich finde, das widerspiegelt, dieses Zusammenspiel von Einheit und Freiheit. Ja. Und tatsächlich ist es auch wichtig, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielt. Weil manche machen den Fehler, sie sagen, okay, um der Einheit willen schränken wir die Freiheit des Heiligen Geistes ein bisschen ein. Das ist gefährlich. Jedenfalls für den Geist der Erweckung. Funktioniert nicht. Ja. Kleinster gemeinsamer Nenner, so nach dem Motto, okay, gut, jetzt sind wir mit denen zusammen, die mögen jetzt nicht, also die mögen nicht, dass wir in Sprachen beten oder die mögen nicht, dass jemand lacht oder so irgendwas. Also dann tun wir das einfach mal weg und dann haben wir einfach so Gemeinschaft. Das kannst du alles machen, aber Erweckung wird sich da nicht freisetzen in einem solchen Treffen. Ja, wenn du den Heiligen Geist deckelst durch Regeln oder durch Anpassung, Kompromisse, durch falsch verstandene Einheit, dann wird es nicht funktionieren. Amen. Gleichzeitig ist aber, wie wir schon gesehen haben, Einheit ein wichtiger Faktor. Ja, das heißt, wir bewegen uns auch hier wirklich in diesem Spannungsfeld und das Beste oder dann ist Erweckung am stärksten, wenn Einheit und Freiheit zusammenkommen. Und so muss es eigentlich sein. Einheit und Freiheit müssen zusammenkommen. Und ich möchte euch ein bisschen ein paar Berichte vorlesen aus einer gerade in Amerika sehr bekannten Erweckung, weil sie wirklich sehr prägend war auch für die Vereinigten Staaten. Und das ist die sogenannte Cane Ridge Erweckung. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. In Kentucky um 1800. Man nennt es auch die Lagerversammlungserweckung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt in Amerika von heute von Veranstaltungen, die heißen Camp Meetings, so nennt man die heute Camp Meetings. Das waren damals die Camp Meetings, daher kommt es, aus dieser Erweckung um 1800. Das waren Camp Meetings und das Ganze ist eigentlich so gestartet, dass sich unterschiedliche Pastoren von unterschiedlichen Denominationen zusammengetan haben und Leute in eine Kirche, eine größere Kirche eingeladen haben, um über 3 Tage gemeinsam Abendmahlsversammlungen zu haben. 3 Tage lang. Und am Anfang kamen 500 Leute in so eine Kirche rein und relativ schnell ging es, weil der Heilige Geist so viel am dritten Tag, bereits beim ersten Mal am dritten Tag fiel der Heilige Geist so stark, dann hat sich das Ganze rumgesprochen und dann wurde aus diesen Kirchenversammlungen wurden Lagerversammlungen. Das heißt, die Leute sind mit Planwagen von überall her zusammengekommen, 20.000, 30.000 Menschen auf offenem Feld in einem Staat, der damals 250.000 Einwohner hatte, muss man sich mal geben. Also da waren teilweise 10% der Bevölkerung des Bundesstaates Kentucky versammelt. Ja, und damals sind die Leute konnten ja noch nicht von so weit reisen. Die sind teilweise 150 Kilometer weit gereist, was mit Planwagen eine extreme Strecke war, um an diesen Lagerversammlungen teilzunehmen. Ja, und bei diesen Lagerversammlungen sehen wir tatsächlich, dass auf der einen Seite eine große Einheit war von Pastoren unterschiedlicher Denominationen. Da waren Presbyterianer, da waren Baptisten, da waren Methodisten. Unterschiedliche Denominationen haben zusammengewirkt und gleichzeitig haben sie sich entschieden, dem Heiligen Geist frei zu lassen. Und das lese ich euch mal ein bisschen vor. Und ich fange einfach mal an mit der ersten Versammlung, als diese 3 Tage stattfanden. Das ist sozusagen der Auftakt des Ganzen. Das war vom 21. bis 23. Juni 1800, Samstag bis Montag. Und da heißt es, es war die beste Veranstaltung, die wir bis dahin erlebt hatten. Also das sind immer Augenzeugenberichten, Berichte von Pastoren, die da anwesend waren. Hier ist was, James heißt er, das war einer der Pastoren, die da eingeladen haben. Und er sagt, es war die beste Veranstaltung, die wir bis dahin erlebt hatten. Am Montag wurden Massen von Menschen von Sündenerkenntnis erfasst und zu Boden gestreckt. Die Schreie der Verzweifelten erfüllten das ganze Haus. Es gab Menschen, die häufig fluchten und Menschen, die den Sabbat immer wieder brachen, die tief im Herzen getroffen wurden und riefen, was müssen wir tun, um errettet zu werden? Diejenigen, die immer wieder leeren Vergnügungen und dem Tanz nachgingen, schrien um Gnade. Es waren auch Kinder im Alter von 10, 11 oder 12 Jahren zu sehen, die beteten und in qualvoller Verzweiflung um Erlösung durch das Blut Jesu baten. Und jetzt schreibt Robert Sliaden, die dramatischen Ereignisse in Red River, so hieß der Ort da, das war noch vor Cane Ridge, in Red River hatten sich völlig unerwartet zugetragen, denn im Verlauf der ersten 3 Tage war nichts Außergewöhnliches zu verzeichnen gewesen. Die Gottesdienste waren in den gewohnten Bahnen und sehr ernsthaft verlaufen. Während des Gottesdienstes am Montagvormittag geschah etwas Ungewöhnliches. Als William Hodge eine bewegende Predigt über Hiob 22, 21 hielt, so vertrage dich nun mit Gott und mache Frieden, daraus wird dir viel Gutes kommen, begann eine Frau, die bereits seit einiger Zeit die Gewissheit ihrer Errettung gesucht hatte, laut zu schreien und zu tanzen. Nach einer kurzen Unterbrechung erhob sich John McGee, um zu sprechen, trat auf die Kanzel und sang: Komm, Heiliger Geist, himmlische Taube, mit all deinen belebenden Kräften, entzünde eine Flamme der heiligen Liebe in unseren kalten Herzen. Als der Choral angestimmt wurde, fing mindestens eine weitere Frau an zu schreien, wahrscheinlich weil sie ebenfalls eine plötzliche Erkenntnis der erlösenden Gnade erhalten hatte. McGee trat von der Kanzel, um diesen Frauen zu gratulieren. Als er es tat, schien die Herrlichkeit Gottes über die Menschen hereinzubrechen. Einige fielen zu Boden, andere schrien um Gnade, wieder andere beteten und eine weitere Gruppe begann, Gott so laut sie konnte zu preisen. Also so heiliges Chaos, kannst du dir vorstellen. Ja? Also jeder hat irgendwas anderes gemacht. William McGee, der in der Nähe der Kanzel saß, erhob sich, um die Kanzel zu betreten, aber er fiel zu Boden, offensichtlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Als John McGee sich zu ihm umdrehte, spürte er die Kraft Gottes so schwer über sich kommen, dass er fast neben seinem Bruder zusammengebrochen wäre. Er erinnerte sich später, ich wollte zu meinem Platz zurückkehren und wäre beinahe umgefallen, weil die Kraft Gottes so stark auf mir lag. Ich drehte mich um und plötzlich verließ mich alle Menschenfurcht. Ich ging durch das Gebäude und schrie und ermahnte die Menschen voller Begeisterung und Kraft und kurz darauf war der Boden übersät mit Menschen. Jetzt die 3 Pastoren McGrady, Hodge und Rankin, jetzt pass auf, sie überlegten, ob sie eingreifen sollten. Sie hatten es noch niemals erlebt, das waren jetzt andere Pastoren, die auch da waren, es waren ja verschiedene Pastoren, sie überlegten, ob sie eingreifen sollten. Sie hatten es noch niemals erlebt, dass Menschen aufgrund ihrer Predigt zusammenbrachen und waren sich nicht im Klaren darüber, wie sie die Ereignisse verstehen und wie sie mit der Situation umgehen sollten. Aber John McGee, einer der in Anführungszeichen schreienden Methodisten, versicherte ihnen, dass es sich hierbei um Gottes Werk handelte. Daher beschlossen sie, nicht in den Ablauf des Gottesdienstes einzugreifen. Pastor Rankin berichtet später, als wir sahen und spürten, wie sicher er war, dass es sich um ein Werk Gottes und eine mächtige Ausgießung seines Geistes handelte, und da wir gehört hatten, dass er solche Szenen aus einem anderen Land gewohnt war, beruhigten wir uns. Ja, das ist manchmal wichtig. Schauten erstaunt zu und bewunderten das herrliche Wirken Gottes. Als diese aufsehenerregenden Dinge sich allmählich gelegt hatten, kehrten die Anwesenden nach Hause zurück und dachten intensiv über das nach, was sie in dieser äußerst ergreifenden Veranstaltung gesehen, gehört und empfunden hatten. James beschloss im folgenden Monat, eine weitere Abendmahlsfeier durchzuführen, diesmal in der Kirche in Gasper River. Immer mehr Menschen hörten, dass in Gasper River eine Abendmahlsfeier geplant war. Rankin bemerkte hierzu, die Nachricht von den seltsamen Dingen, die sich bei der vorigen Abendmahlsfeier ereignet hatten, hatte sich in der ganzen Gegend ausgebreitet, sodass fast alle Menschen innerlich bewegt wurden und sehr gespannt waren. Die Neugierigen kamen, um ihre Neugierde zu befriedigen. Ja, der Heilige Geist macht am besten Werbung für sich selber. Die in ihrem Herzen ernsthaft berührten Menschen kamen, um einen besonderen und heilsamen Segen zu empfangen, der ihr Leben bereichern und Gottes Reich in ihrer Familie und ihrer Umgebung ausbreiten sollte. Und jetzt kommt wieder der Bericht von einem der Pastoren. Es hatten sich sehr viele Menschen aus allen Landesteilen versammelt, um mitzuerleben, was geschehen würde. Sie waren aus bis zu 150 Kilometern Entfernung gekommen. Ganze Familien kamen in ihren Planwagen. 20 bis 30 Wagen standen direkt am Veranstaltungsort. Sie waren voller Menschen und ihrer Verpflegung, die sie mitgebracht hatten, um dort am Kirchengebäude einige Tage leben zu können. Am Freitag verliefen die Ereignisse den Tag über ordentlich und ehrwürdig. Auch am Samstag verlief tagsüber alles in gewohnten Bahnen, bis am Abend etwas Neues geschah. Zwei gottesfürchtige Frauen saßen nebeneinander und unterhielten sich über ihre Erfahrungen. Diese Unterhaltung schien tiefen Eindruck auf einige der Umstehenden zu machen. Plötzlich breitete sich die göttliche Flamme in der Menge aus. Man konnte in allen Teilen des Gebäudes Sünder auf dem Boden liegen sehen, die beteten und um Gnade schrien. Pastoren und Laien waren die ganze Nacht damit beschäftigt, mit den Bekümmerten zu sprechen. In dieser Nacht wurde eine beträchtliche Anzahl erweckter Seelen errettet, indem sie im Glauben die Herrlichkeit und Fülle des vollkommenen Opfertodes Christi erkannten und ergriffen, dass er auch von schlimmsten Sünden erlöst. Unter ihnen waren auch einige Kinder, ein eindrücklicher Beweis der Realität Jesu. Von den vielen Dingen, die ich persönlich beobachtet habe, möchte ich hier nur eines erwähnen, nämlich ein kleines Mädchen. Ich stand neben ihr, während sie verzweifelt auf dem Schoß ihrer Mutter lag. Ich sprach gerade mit ihr, als ein erster Lichtstrahl in ihr Herz drang. Sie sprang auf und in größter Freude sprudelte es aus ihr hervor. Er will es tun, er will es tun, er ist gekommen, er ist gekommen. Oh, was für ein herrlicher Christus ist er. Oh, was für ein kostbarer Christus ist er. Oh, welche Vollkommenheit sehe ich in ihm, oh, welche Schönheit sehe ich in ihm. Oh, warum habe ich bisher nicht geglaubt? Wieso bin ich nicht früher zu Christus gekommen, obwohl er doch stets bereit war, mich zu erlösen? Dann drehte sie sich um, also das kleine Mädchen, wandte sich an die Sünder und berichtete ihnen von der Herrlichkeit Christi, wie kostbar er sei und wie sehr er sie retten wolle, und bat sie, Buße zu tun. Und all dies sagte sie mit Worten, die so vernünftig und biblisch waren, dass ich aufs Höchste erstaunt war. So geht's weiter. Die Kirche in Gasper River erwies sich als zu klein, um allen Menschen Raum zu bieten. Daher wurden Flächen im Freien vorbereitet und die Gottesdienste unter freiem Himmel abgehalten. Mit einfachsten Mitteln wurde eine improvisierte Kanzel errichtet und Baumstämme dienten als Sitzbänke. Die Gottesdienste dauerten die ganze erste Nacht und die Schreie derer, die Buße taten, drohten die Stimme John McGee's zu übertönen, als er am Sonntag predigte. Das musste er auch aushalten als Prediger. Die gleichen Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes, die in Red River beobachtet worden waren, traten auch in Gasper River auf. Viele Menschen fielen wegen der Kraft Gottes zu Boden, weinten und beteten, als der Heilige Geist ihre Sünden erkennen ließ, und schrien vor Freude laut auf und priesen Gott, wenn sie den Frieden mit ihm gefunden hatten, den zu empfangen sie gekommen war. Das Wirken des Heiligen Geistes war nicht auf bestimmte Menschengruppen begrenzt. Es wurden gläubige Christen, Anhänger der Lehre der Allaussöhnung, Deisten und sogar Atheisten tief berührt und zu Boden gestreckt. Das Feuer der Erweckung breitete sich von Logan County in ganz Kentucky und in Tennessee aus. Der Heilige Geist fegte förmlich durch den Westen der sich ausdehnenden USA, und im weiteren Verlauf des Sommers wurden fast an jedem Wochenende solche Abendmahlsgottesdienste abgehalten. Am Ende oder beziehungsweise am Anfang nennt Robert Sliarden dieses Kapitel über die Cane Ridge Lagerversammlungen mit Untertitel Amerikas Pfingsten. Ja? Also wo es sozusagen begonnen hat. Ja. Und das, was wir jetzt gelesen haben, bis jetzt gelesen haben, das führte dann zu diesen berühmten Lagerversammlungen in Cambridge. Also das war jetzt also erst nur das Vorgeplänkel sozusagen. Ja, aber das führte dann zu diesen berühmten Lagerversammlungen in Cambridge, dann 1801. Und da lese ich euch mal auch einen Teil davon vor. Erstmal hier ein kleiner Bericht, der auch nochmal deutlich macht, wie bedeutsam die Einheit damals war. Da heißt es jetzt hier, das war sozusagen der Höhepunkt einfach dieser Lagerversammlungen, da heißt es, Pastor Stone beschreibt die Szenen. Er sagt, die Straßen waren überfüllt von Wagen, Kutschen, Reitern und Fußgängern, die unterwegs waren zum Veranstaltungsgelände. Es war überwältigend. Soldaten, die sich ebenfalls in der Stadt befanden, schätzten, dass sich zwischen 20.000 und 30.000 Menschen versammelt hatten. Häufig sprachen 3 oder 4 Prediger gleichzeitig an verschiedenen Orten auf dem Gelände, ohne dass dadurch eine Verwirrung entstand. Die Prediger der Methodisten und Baptisten unterstützten uns in jeder Hinsicht. Alles war offensichtlich von herzlicher Einheit geprägt. Wir waren ein Herz und eine Seele und die Errettung der Sünder war das eine große gemeinsame Ziel aller. Wir sangen gemeinsam dieselben Lieder, waren eins im Gebet, predigten über dieselben Dinge. Die Errettung wird all denen geschenkt, die Buße tun und sich im Glauben danach ausstrecken. Eine detaillierte Beschreibung dieser Veranstaltung würde ein dickes Buch füllen und selbst dann könnte man nur die Hälfte erzählen. Die große Zahl derer, die errettet wurden, wird nur in der Ewigkeit bekannt sein. Es geschahen so viele Dinge, die wie Wunder aussahen, dass sie selbst dann, wenn sie keine Wunder gewesen sein sollten, dieselbe Wirkung wie Wunder auf die Ungläubigen und Spötter ausübten, weil viele von ihnen durch die Ereignisse davon überzeugt wurden, dass Jesus der Christus ist und sich vor ihm beugten. Die Veranstaltung zog sich über 6 oder 7 Tage und Nächte, also permanent, hin und hätte sicherlich noch länger gedauert, aber es war nicht möglich, alle Anwesenden noch länger mit Lebensmitteln zu versorgen. Halleluja. Also hier sehen wir die Dimension der Einheit, die zusammen hatten. Und jetzt lese ich euch nochmal einen Bericht vor, wo wir die Dimension der Freiheit sehen, also wo wir sehen, was so alles passiert ist, einfach so als Inspiration. Übrigens, nebenbei bemerkt, keine Erweckung ist wie die andere. Ich lese euch diese Berichte nicht vor, um euch zu sagen, genau so sieht es aus und genauso wird es auch, wenn Gott wieder neu, noch stärker wirkt, genauso wird es aussehen. Nein, jede Erweckung sieht wieder anders aus. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich persönlich glaube, dass am Ende der Zeit Gott eine Erweckung schenken wird, die Merkmale von allen vorangegangenen Erweckungen vereinen wird und einfach noch darüber hinausgehen wird, einfach an Kraft und Stärke. Also hier werden jetzt noch genauer die Manifestationen beschrieben. Hier heißt es jetzt, die körperlichen Reaktionen und Verhaltensweisen, die die aufkommende Begeisterung zu Beginn dieses Jahrhunderts begleiteten, das ist auch Pastor Stone schreibt hier, waren unterschiedlichster Art und wurden unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt. Menschen zitterten und zuckten, tanzten, bellten, lachten und sangen. Menschen unterschiedlichster Herkunft, du musst dir geben, 1800, ja? Da waren Leute, ich meine, es war nur eine andere Gesellschaft wie heute, ja? Da gab es keine Diskos. Ja. Menschen unterschiedlichster Herkunft, sowohl Gläubige als auch Sünder aller Altersstufen, fielen zu Boden. Dabei stürzten sie meist mit einem durchdringenden Schrei wie ein Baum zu Boden auf die Erde oder in den Schlamm und lagen da, als wären sie tot. Aus tausenden ähnlicher Fälle möchte ich von einem berichten. In einem Gottesdienst standen 2 fröhliche junge Frauen, 2 Schwestern nebeneinander, beobachteten die Ereignisse und hörten sich die Predigt an. Plötzlich fielen sie beide mit einem verzweifelten Schrei zu Boden und lagen über eine Stunde scheinbar leblos auf dem Boden. Ihre Mutter, eine fromme Baptistin, war in großer Sorge und befürchtete, sie würden nicht mehr ins Leben zurückkehren. Schließlich begannen sie, Lebenszeichen zu zeigen. Indem sie laut um Gnade riefen, fielen dann allerdings in den gleichen Zustand zurück. Über ihren Gesichtern lag ein Ausdruck von Schrecken und Finsternis. Irgendwann wurde die Finsternis im Gesicht der einen von einem himmlischen Lächeln ersetzt und sie rief, kostbarer Jesus. Dann stand sie auf und sprach über die Liebe Gottes, über die Freundlichkeit Jesu, über die Herrlichkeit des Evangeliums. Sie redete zu den Umstehenden in einer fast himmlisch anmutenden Sprache und rief sie alle eindringlich zur Buße auf. Etwas später erlebte die andere Schwester etwas Ähnliches. Seit diesem Zeitpunkt waren sie außergewöhnlich hingegebene Mitglieder der Gemeinde. Ich habe auch viele tiefgläubige Menschen in derselben Weise zu Boden fallen sehen. Einige, weil sie die Gefahr spürten, die ihren nicht bekehrten Kindern oder Geschwistern drohte. Andere, weil sie die Gefahr spürten, in denen ihre Nachbarn und die Menschen in der Welt schwebten. Ich habe gehört, wie sie unter Tränen und voller Schmerz darum gebetet haben, dass den Sündern Gnade erwiesen werden möge und wie sie wie Engel wunderbare Worte hervorgebracht haben. Das Zittern und Zucken ist schwieriger zu beschreiben. Manchmal wurde nur ein einzelner Körperteil erfasst, manchmal der gesamte Leib. Wenn nur der Kopf betroffen war, zuckte er vor und zurück und von einer Seite zur anderen, und zwar so schnell, dass die Gesichtszüge der Menschen nicht mehr zu erkennen waren. Das kannst du natürlich nicht machen. Ja. Wenn der ganze Leib ergriffen wurde, habe ich Menschen beobachtet, die an einem Ort standen, aber so schnell vor und zurück zuckten, dass ihr Kopf beinahe den Fußboden vor und hinter ihnen berührte. Das ist heftig, ne? Alle Arten von Menschen, Gläubige und Sünder, Starke und Schwache, wurden gleichermaßen davon erfasst. Ich habe diejenigen befragt, die diese Dinge erlebt haben. Sie konnten darüber keine Auskunft geben. Einige haben mir jedoch erzählt, dass diese Zeiten zu den glücklichsten Stunden ihres Lebens gehörten. Schabba. Oi, oi, oi, oi, oi. Ich habe auch einige unbußfertige Menschen beobachtet, die von diesen Dingen erfasst wurden. Sie verfluchten das Zittern und Zucken, während sie mit unwiderstehlicher Kraft zu Boden gerissen wurden. Schabba. Oh ja, barabasika baba. Der Anblick der zuckenden und fallenden Menschen war zwar nicht schön, aber ich kann mich unter den Tausenden, die ich beobachtet habe, nicht daran erinnern, dass auch nur eine einzige Person eine körperliche Verletzung davongetragen hätte. Diese Tatsache ist genauso bemerkenswert wie die Manifestation an sich. Das Tanzen begann im Allgemeinen mit dem Zittern und Zucken und beschränkte sich auf die Gläubigen. Nachdem die betreffende Person eine Zeit lang gezittert und gezuckt hatte, fing sie an zu tanzen und gleichzeitig legte sich das Zucken. Ist schon gut, dass es so minutiös beschrieben wurde, ne? Wie es passiert. Ne? Dieses Tanzen machte auf den Beobachter einen wirklich himmlischen Eindruck. Es war keinerlei Sinnlichkeit in diesem Tanzen und es war auch nicht darauf angelegt, sinnliche Begierden in denen zu wecken, die es beobachteten. Ein himmlisches Lächeln lag auf dem Gesicht des Tanzenden, der oft wie ein Engel wirkte. Manchmal waren die Bewegungen schnell, manchmal langsam. Sie tanzten in dieser Weise im Gang auf und ab, bis die natürlichen Kräfte erschöpft zu sein schienen und fielen dann auf den Boden, wo sie ausgestreckt liegen blieben, wenn sie nicht von einem der Umstehenden aufgefangen wurden. Hatten offensichtlich nicht so viele Ordner damals. War zu viel los, so viele Ordner konnten sie gar nicht haben. Während sie all dies taten, habe ich gehört, wie sie Gott feierlich lobten und ihre Gebete zu ihm aufstiegen. Das Bellen, wie die Spötter es verächtlich nennen, trat stets gemeinsam mit dem Zittern und Zucken auf. Das ist krass, ne? Das muss echt ein Anblick gewesen sein. Wenn eine Person von Zucken erfasst wurde, besonders an ihrem Kopf, gab sie wegen des plötzlichen Zuckens häufig Geräusche von sich, die wie Bellen oder Grunzen klangen. Die Bezeichnung Bellen scheint auf einen alten presbyterianischen Prediger aus dem Osten Tennessees zurückzugehen. Er war einmal in den Wald gegangen, um dort zu beten, und wurde von dem Zucken erfasst. Er stand gerade neben einem jungen Baum und hielt sich daran fest, um nicht umzufallen. Während sein Kopf nach hinten gerissen wurde, grunzte und bellte er. Irgendein Witzbold entdeckte ihn dabei und erzählte den Menschen, er hätte den Prediger dabei erwischt, wie er einen Baum anbellte. Das Lachen trat sehr häufig auf, war aber ausschließlich auf die Christen beschränkt. Es war ein lautes, herzliches Lachen, allerdings war es ein ganz eigenes Lachen. Es brachte keinen anderen Menschen zum Lachen. Der Lachende machte einen feierlichen und entrückten Eindruck und sein Lachen bewirkte Ernsthaftigkeit sowohl in Gläubigen als auch in Sündern. Es ist wirklich nicht möglich, es angemessen zu beschreiben. Das Laufen und Rennen war nichts weiter als der Versuch eines Menschen, der spürte, dass sich anderweitige körperliche Manifestationen ankündigten, diesen Manifestationen zu entkommen. Sie kamen meist nicht sehr weit, bis sie entweder zu Boden fielen oder so stark von anderen Manifestationen erfasst wurden, dass sie nicht mehr weiterlaufen konnten. Ich weiß von einem jungen Arzt aus einer vornehmen Familie, der einen weiten Weg auf sich genommen hatte, um an einer großen Veranstaltung teilzunehmen und die seltsamen Dinge zu begutachten, von denen er gehört hatte. Er und eine junge Frau hatten im Scherz miteinander vereinbart, sie würden aufeinander aufpassen und sich umeinander kümmern, falls einer von ihnen zu Boden gehen sollte. Schließlich empfand der Arzt etwas ihm völlig Unbekanntes, verließ den Gottesdienst und begann in Richtung des Waldes zu laufen. Es schien, als liefe er um sein Leben, aber er kam nicht weit und stürzte zu Boden. dort blieb er liegen, bis er sein Leben dem Herrn hingegeben hatte. Halleluja. Nach dieser Erfahrung wurde er ein begeistertes Mitglied der Gemeinde. Solche Fälle waren häufig. Ich schließe dieses Kapitel mit, also der Pastor schreibt immer noch, ich schließe dieses Kapitel mit einer Beschreibung des Singens. Es ist weitaus schwieriger zu beschreiben als alles andere, das ich miterlebt habe. Die betreffende Person befindet sich in einem außergewöhnlichen Glückszustand und singt wunderschöne Melodien. Das Singen dringt allerdings nicht aus Mund oder Nase, sondern ausschließlich aus dem Brustkorb. Also wie Bauchreden. Ja. Diese Musik brachte stets alles andere zum Schweigen und zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Es war wirklich absolut himmlisch. Kein Mensch wurde dieser Musik jemals überdrüssig. Dr. J.P. Campbell und ich waren einmal gemeinsam in einem Gottesdienst und kümmerten uns um eine gläubige Frau, die von dem Singen erfasst wurde. Wir waren uns einig, dass es alles übersteigt, was wir jemals im Natürlichen gehört hatten. Ich habe hier kurz von den wunderbaren Dingen berichtet, die sich während der begeisternden Phase Anfang dieses Jahrhunderts abgespielt haben. Selbst die größten Fürsprecher dieser Ereignisse haben eingeräumt, pass gut auf, haben eingeräumt, dass die Begeisterung so weit ging, dass viele Übertreibungen und exzentrische Imitationen aufgetreten sind. Aber unter den damaligen Umständen wäre es ein Wunder gewesen, wenn das nicht geschehen wäre. Amen. Kannst du sehen, was wäre gewesen, wenn diese Pastoren eine andere Entscheidung getroffen hätten? Wenn sie gesagt hätten, oh, jetzt wird es aber doch ein bisschen zu wild, so chaotisch. Hier fallen die einen, da schreien die anderen, da predigt ein Dritter. Hier liegen sie am Boden, da rennen sie, da laufen sie, da zucken sie in einer völlig unnatürlichen Art und Weise. Ja? Ich meine, da ist man schon herausgefordert als Leiter auch. Ne? Und auch die anderen Christen natürlich waren herausgefordert. Aber sie haben Freiheit für die Manifestationen gelassen, auch wenn sie gesehen haben, dass es fleischliche Beimengungen gab. Und das ist tatsächlich die Kunst des Leiters oder der Leiter, dass sie sich so sicher fühlen im Heiligen Geist, dass sie es zulassen können, sodass der Heilige Geist wirklich Raum hat. Amen. Halleluja. Ich lese zum Abschluss lese ich noch, noch einen Schlussteil vor, einfach auch nochmal von Pastor Moses Hoach ist es in dem Fall, der einen Brief an einen Freund geschrieben hat und versucht hat zu beschreiben, was passiert ist. Er schreibt hier, während der Predigten geht es einigermaßen geordnet zu. Einigermaßen. Aber wenn eine Predigt vorbei ist und das Singen, Beten und Ermahnen beginnt, dann wird die ganze Veranstaltung in ein großes Durcheinander gestürzt. Also das ist die Wahrnehmung des natürlichen Menschen. Was für den Heiligen Geist göttliche Ordnung ist, kann für den natürlichen Menschen Unordnung bedeuten. Also so viel Wirken des Heiligen Geistes ist in der Vergangenheit tot gemacht worden mit dem Bibelvers, wo es heißt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung. Also es ist eine Frage der Definition. Was ist die Ordnung Gottes? Verstehst du, Gott hat kein Problem damit, wenn hier einer Buße tut, da einer gerade in Trance ist, der dritte gerade überführt wird und schreit und der vierte gerade vor Freude jaucht, weil er errettet ist. Also für Gott ist das perfekte Ordnung. Er ist ja überall drin und ist dabei, alles zugleich zu wirken. Für den Außenstehenden ist es Unordnung, er hat Durcheinander. Das heißt hier, die ganze Versammlung wird in ein großes Durcheinander gestürzt. Menschen, die dem Glauben eher gleichgültig gegenüberstehen, fallen zu Boden, fangen an zu schreien oder zu zittern und viele werden von einem ruckartigen Zucken erfasst. Da haben wir es wieder. Auch die Gläubigen werden erfasst und singen, beten, ermahnen, geraten in Ekstase, sinken von Freude über Mann zu Boden, ermahnen die Sünder, wenden sich gegen die Widersacher. Von denen, die zu Boden fallen, liegen manche sehr lange dort, andere nur für eine kurze Zeit. Einige finden Trost, andere beim ersten Umfallen nicht. Wenn einer durchdringt, das ist ihr eigener Ausdruck, damit meinen sie Erleichterung verspürt, wird Gott mit lautem Rufen die Ehre gegeben für einen Menschen, der nun von Neuem geboren ist. Und dann folgt die heilige Umarmung. Ganze Nächte werden in dieser Weise verbracht und sogar die Abschnitte des Tages, in denen sie nicht den Dienst verrichten. Die Menschen blieben während der gesamten Dauer der Veranstaltung auf dem Veranstaltungsgelände. Auch in seiner blühendsten Fantasie kann man sich keine beeindruckenderen Szenen vorstellen, als die, die sich auf diesem Gelände abspielen. Überall sinken Sünder zu Boden und schreien, stöhnen, rufen um Gnade und krümmen sich. Gläubige sinken in der Fürbitte zu Boden und bestürmen Gott im Bewusstsein um den verlorenen Zustand der Sünder, um ihre Rettung oder schreien ihre Freude hinaus. Einige singen, andere schreien, klatschen, lachen, umarmen einander oder küssen andere. Also, das ist der Hammer, ne? Ja, Ausgießung der Liebe. Andere sprechen mit den Verzweifelten, unterhalten sich untereinander, diskutieren mit den Kritikern und alles geschieht gleichzeitig. Nichts könnte einen stärkeren Eindruck auf den Betrachter machen. Alles, was sich dort abspielt, erzeugt in Verbindung mit der nächtlichen Stimmung, der Feierlichkeit, die über der gesamten Veranstaltung liegt, ich muss mir vorstellen, 20.000, 30.000 Leute, und der überall spürbar werdenden Sündenerkenntnis in der Seele jedes Beobachters eine Mischung aus Schrecken und Bewunderung, die zu höchster Aufmerksamkeit und Anteilnahme führt. Es gibt keinen Zweifel, dass es sich bei diesen Ereignissen insgesamt um ein Werk Gottes handelt. Amen. Und Robert Sliarden schreibt zum Schluss einfach auch zur Bedeutung von Cane Ridge. Und er schreibt, Cane Ridge war der Höhepunkt der Erweckung in Kentucky, aber es war bei weitem nicht die einzige Veranstaltung dieser Art. Das Jahr 1801 war geprägt von überschäumendem Glauben. Die beschriebenen Manifestationen des Heiligen Geistes traten auch während der weiteren Abendmahlsveranstaltungen des Jahres 1801 auf. Hinzu kam gegen Ende des Jahres, das ist interessant, was hier steht, hinzu kam gegen Ende des Jahres auch das Sprechen in unbekannten Sprachen. Das ist interessant, gemeinhin denkt man immer, das Sprechen in neuen Sprachen begann erst mit der Pfingstbewegung 1906. Das stimmt aber nicht, es gab es vorher schon, nur war es halt nicht so im Vordergrund und nicht so breit, in der Breite. Aber da ist es auch schon passiert. Wie es im folgenden Zeugnis beschrieben wird, hier heißt es, sie fielen zu Boden und lagen stundenlang in dem Stroh, das für diejenigen vorbereitet war, die vom Herrn gefällt würden. So haben sie das bezeichnet, vom Herrn gefällt. Dafür wurde Stroh bereitgelegt. Ja. Das war der Ersatz für die Ordner, ja, das Stroh. Oder sie fingen plötzlich an wegzulaufen und fielen kurz darauf zu Boden, als wären sie von einem Heckenschützen getroffen worden. Oder sie fingen plötzlich an, mit quasi jedem Muskel ihres Körpers zu zucken, bis man den Eindruck bekam, sie würden gleich zerrissen werden. Oder sie lagen wie versteinert da, oder sie sprachen in unbekannten Sprachen. Kentucky und die gerade entstandene Nation, also die USA, wurden nachhaltig verändert. Die Lagerversammlung war der Anfangspunkt dafür, dass Amerika als christliches Land betrachtet wird. Das ist ein Hammer. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, wollen wir dem Heiligen Geist Freiraum geben, dass er wirken kann in unserer Mitte, wie er das will? Halleluja. Es muss nicht so aussehen wie in Cane Ridge, aber es darf so aussehen, wie auch immer. Du musst auch keine Angst haben. Manche kriegen dann Angst und sagen, Hilfe, wenn ich am Ende so zucke, was wird dann an mir? Da verrenke ich mich am Ende oder was auch immer. Denk dran, sie haben gesagt, es wurde kein einziger verletzt. Amen. Wenn der Heilige Geist was macht, wird kein einziger verletzt. Du musst also keine Angst haben. Also, du musst auch keine Menschenfurcht haben, was denken andere Leute. Weißt du, entscheidend ist, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und selbst wenn sich die ein oder andere fleischliche Manifestation dazu mischt, relax. Amen. Relax. Wir müssen uns entscheiden, so wie John Wesley gesagt hat, Erweckung zu wollen, so wie Gott sie einem verschenkt. Ja. Und wir müssen uns entscheiden, dem Heiligen Geist Freiraum zu lassen und ihn nicht zu deckeln aus Angst, dass irgendetwas vom Fleisch sein könnte oder gar dämonisch. Ja. Letztendlich, weißt du, letztendlich ist es ja so, jede Manifestation, das ist immer wichtiger zum Verständnis, auch nochmal zu definieren, jede Manifestation des Heiligen Geistes, weil manchmal fragen dann Leute und sagen, ist das jetzt der Heilige Geist oder ist das nicht der Heilige Geist? Ich sage immer, das ist die falsche Frage. Die Manifestation ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht eine Manifestation, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Die Manifestation ist eine Reaktion des Menschen, auch seines Körpers natürlich, auf den Heiligen Geist. Und natürlich reagiert jeder Mensch auch ein bisschen anders, ist klar. Und natürlich kann es sein, dass wenn der Mensch zum Beispiel noch Dämonen in sich hat, dass dann sich auch Dämonen mit reinmischen, dann muss man sie austreiben. Und natürlich kann es auch sein, dass wenn der Mensch auf den Heiligen Geist reagiert und noch stark im Fleisch unterwegs ist, dass sich auch Fleisch mit dazu mischt. Es ist einfach eine Reaktion des Menschen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, es geht nicht darum zu beurteilen, sind diese Manifestationen von Gott, sondern die Frage ist, ist der Geist dahinter, der es wirkt von Gott? Ist der Geist, der in der Versammlung wirkt von Gott? Und das muss man diesen Pastoren hoch anrechnen, ganz unterschiedlicher Denomination, ja, muss man hoch anrechnen, dass sie das unterschieden haben, dass sie wirklich im Geist unterschieden haben, dass sie nicht am Sichtbaren unterschieden haben, sondern wirklich im Geist unterschieden haben, dass sie geguckt haben, ist der dominierende Geist hier der Heilige Geist in dieser Versammlung? Und wenn er das ist, dann lassen wir es zu. Dann geben wir ihm Raum. Amen. Und diese Entscheidung sollten wir auch immer wieder neu treffen, auch in unseren Veranstaltungen, in unseren Gloryhäusern, in unseren Gottesdiensten, bei allem, was der Heilige Geist tut. Lasst uns dem Heiligen Geist Raum geben. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Dann lass uns mal aufstehen zum Schluss und lass uns beten zusammen. Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir, Herr, dass du noch so viel vielfältiger bist, als wir uns das überhaupt vorstellen können, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du Erweckung schenken möchtest, Herr, mehr als wir uns Erweckung wünschen, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, für die Sehnsucht deines Herzens, wirklich Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen, Menschen zu überführen, wirklich mit unwiderstehlicher Kraft, Herr. Herr, und wenn du tatsächlich Menschen wie einen Heckenschütze zu Boden streckst, damit sie nicht mehr länger davonlaufen vor dir, Herr, dann sagen wir Halleluja. Amen. Halleluja. Und wenn du Menschen dazu bringst, dass sie zucken und zittern, bis sie wirklich sich klar für Jesus entschieden haben, dann sagen wir Halleluja. Tu es, Herr, wir geben dir Raum, Herr. Herr, wir sagen, Herr, wir wollen Erweckung, Herr, mit möglichst wenig fleischlichen Beimengungen, aber wenn es nicht möglich ist ohne, dann wollen wir es trotzdem, Herr. Herr, wir wollen Erweckung. Halleluja. Wir haben uns entschieden, dem Heiligen Geist Freiraum zu geben. Und wir wollen Erweckung, so wie du sie jetzt und in dieser Zeit und in diesem Land und in unserer Mitte und in unserer Bewegung Glory Life schenken möchtest, Herr. Herr, wir wollen Erweckung, so wie es für die Menschen jetzt um uns herum richtig und wichtig ist, Herr. Und wir wollen dir dabei keine Vorschriften machen, Heiliger Geist, wie das auszusehen hat. Und selbst wenn es uns sogar zwischendurch unangenehm ist, Herr. Herr, wir wollen auch das Unangenehme für unser Fleisch, für unser Gefühl aushalten, um die Frucht zu säen, die hervorkommt, Herr. Halleluja. Halleluja. Weißt du, auch das ist ein falsches Unterscheidungskriterium, das manchmal Leute anwenden. Manchmal sagen Leute, ja, wenn eine Manifestation vom Heiligen Geist gewirkt ist, dann muss sie sich für die Umstehenden angenehm anfühlen. Das ist nicht das Kriterium. Weißt du, was sich für Gott angenehm anfühlt, ist nicht unbedingt für dich angenehm. Ich weiß, wie die Irina ganz in unserer Verlobungszeit, ich habe es immer mal wieder erzählt, in unserer Verlobungszeit wurde die Irina sehr stark vom Heiligen Geist erfasst und ich kam sie besuchen in ihrem Studentenzimmer und dann lag sie auf ihrem Sofa und konnte nicht vom Sofa aufstehen, lag einfach nur da und hat gezittert die ganze Zeit und ich als Verlobter saß daneben und musste zuschauen, wie sie zittert. Das war mir nicht nur angenehm, verstehst du, das war mir auch teilweise unangenehm. Aber ich habe es nicht angetastet, weißt du? Ich habe es nicht angetastet, weil ich wusste, dass es der Heilige Geist ist. Ich hätte auch sagen können, jetzt hör doch auf. Ja, oder hätte anfangen können zu beten, Schluss jetzt, stopp, schweig und verstumm oder was auch immer. Aber mein Geist wusste, dass es der Heilige Geist ist. Meiner Seele war es nicht angenehm, aber mein Geist wusste, dass es der Heilige Geist ist. Also habe ich es nicht angetastet. Weißt du, so oft tasten wir den Heiligen Geist an, nur weil uns irgendwas unangenehm ist. Aber Paulus ermahnt uns, löscht den Geist nicht aus, dass es dir manchmal unangenehm ist. Weißt du, wenn du absolut völlig entgegen jeglicher Freude gerade gepolt bist, ja, weil du, was weiß ich, total in Depression bist oder total schlimme Umstände hast und jemand neben dir fängt an, laut zu lachen im Heiligen Geist, dann ist dir das in dem Moment auch nicht unbedingt angenehm. Ja, und du denkst, ja, verstehst du, weil du dich einfach anders fühlst, verstehst du? Also die Leute damals in diesen Erweckungsversammlungen, die haben sich unterschiedlich gefühlt. Jeder hat sich anders gefühlt und deswegen hat er auch anders reagiert. Aber wir müssen dem Heiligen Geist und damit auch den anderen den Freiraum geben, dass sie auf Gott so reagieren können, wie das für sie richtig ist und wie das der Heilige Geist einfach bei ihnen wird. Halleluja. Also sagen wir nochmal alle zusammen, lass uns mal alle zusammen sagen, komm Heiliger Geist, wirke wie du es möchtest. Komm mit dem Geist der Erweckung, wie du es möchtest, jetzt in dieser Zeit, jetzt in dieser Weihnachtszeit, im neuen Jahr, wirke mächtig in unserer Mitte. Wir geben dir Freiheit, in Jesu Namen. Amen, Halleluja, Amen, Amen. Ja, Heiliger Geist, wir lieben dich. Oh, wir sind begeistert von dir, Heiliger Geist. Halleluja. Uhuhu. Danke, Herr. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit. Da ist nicht steril, da ist nicht ängstlich, da ist nicht gedeckelt, sondern da ist Freiheit. Halleluja. Danke, Jesus. Das wird der Hammer, weißt du? Eine so für unser Fleisch oder auch fürs religiöse Fleisch so anstößige Versammlung hat bewirkt, dass Amerika eine christliche Nation genannt wird. Das ist krass, ne? Also wenn wir wirklich wollen, dass die geistliche Atmosphäre sich in unserem Land dreht, dann müssen wir bereit sein, solche Dinge auszuhalten. Sonst funktioniert es nicht. Weißt du, nur mit irgendwelcher werden wir nicht den Geist der Erweckung in unser Land bringen und damit auch nicht die geistliche Wende. Du musst immer das dahinter sehen, was Gott tut. Es geht tief. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt geben wir euch 10 Minuten Zeit, um das zu verdauen. Das heißt, wir machen um 8 nach 9 weiter und dann seid einfach wieder pünktlich da. Denkt auch dran, auch ihr, die ihr live dabei seid, der Glory Live Schulabend hat 2 Lehrstunden, nicht nur eine. Ja. Und der Lehrer in der 2. Stunde oder die Lehrerin ist nicht begeistert, wenn du nach der 1. Stunde ihn verlässt. Amen. Halleluja. Also, nur ein kleiner Tipp am Rande. Ja. Seid gesegnet. In 10 Minuten geht's weiter. Passt gut auf, was Gott dann für uns hat.